sagst, wie sehr ich brauch dich, muss ich es dir erzählen. Ich brauch dich, oh mein Liebling, der Rose gleich den Ring. Fragst du, wie lang ich lieb dich, das soll fürwahr dir sein. Ich werde dich noch lieben am Tag Sankt Nimmerlein. Halt mich fest, machst du nicht, dass ich geh. Hältst du mich fest, mein Herz schmilzt wie im Frühling der Schnee. Lieb dich, bis das Blauglöckchen vergessen wird zu blühen. Bis Glücksklee nicht mehr duftet, so irre wie Parfüm. Lieb dich, bis den Poeten ausgehen wird der Reim. Ich werde dich noch lieben am Tag Sankt Nimmerlein. Ich werde dich noch lieben am Tag Sankt Nimmerlein. Lieb dich, bis das Blauglöckchen vergessen wird zu blühen. Miss Glücksklee nicht mehr duftet, so irre wie Parfüm. Lieb dich, bis den Poeten ausgehen wird der Reim. Ich werde dich noch lieben am Tag Sankt Nimmerlein. Halt mich fest, machst du nicht, dass ich geh. Hältst du mich fest, mein Herz schmilzt wie im Frühling der Schnee. Lieb dich, bis das Blauglöckchen vergessen wird zu blühen. Bis Glücksklee nicht mehr duftet, so irre wie Parfüm. Lieb dich, bis den Poeten ausgehen wird der Reim. Ich werde dich noch lieben am Tag Sankt Nimmerlein. Ich werde dich noch lieben am Tag.